So, also das heißt, es gibt auch in diesen sehr kontrollierten und sehr überwachten Callcentern Formen von so einer Form von Widerstand oder so. Ja, ein objektiver Unterschied ist natürlich schon einfach, die alte Fabrik hatte große Massen zusammen, sodass du etwa rein technisch beim Flugblattverteiler einfach an viele rankommst. Das wollte ich euch nämlich fragen. Ja, aber mit gleichender Arbeitszeit zum Teil. Das ist also das eine, was ich euch fragen wollte, wie ihr da überhaupt gleichzeitig an alle rankommt. Und das zweite ist ja so, ich kenne zum Beispiel Beispiele, wo Leute sich richtig zunächst glücklich preisen, zum Beispiel Frauen mit kleinen Kindern. Ach, das ist doch wunderbar, mein Kleiner geht in die Schule, dann gehe ich in der Zeit und bis er wieder daheim ist, bin ich auch daheim. Zunächst ist es ja klar, dass die natürlich nicht merken, dass dadurch nie mehr Überstunde oder so gezahlt werden bei der gleichen Arbeitszeit. Aber dass es sogar zunächst im ersten Schritt Leute, die vielleicht sonst gar nicht gearbeitet hätten, also Hausfrau, jetzt froh sind, dass sie genau das einpassen können in ihr privates Leben. Und da scheinen die ja wohl, wollte ich euch fragen, relativ entgegengekommen, dass sie einem sozusagen diese berühmte zugeschnittene Arbeitszeit, maßgeschneiderte Arbeitszeit zugestehe. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Flugblatt von diesem, was da liegt, Easy Marketing, das ist auch so eine Firma, die dann auch direkt anbietet, dass du dein Kind mitbringen kannst. Und die haben natürlich auch dann speziell für ihre besondere Arbeitskraft, ich habe da verteilt, da waren echt nur Frauen oft mit Kind und halt auch wahrscheinlich Zuverdienerinnen oder halt auch irgendwie Alleinerziehende. Und das Unternehmen hat das natürlich auch direkt quasi ausgenutzt und hat halt natürlich auch besonders niedrige Löhne gezahlt. Also das ist schon schwierig, denke ich mal. Das spielt schon eine Rolle, dass da vor allem besondere Arbeiterinnen arbeiten. Wobei das auf der einen Seite stimmt das klar, auch viele Studentinnen arbeiten da genau aus dem Grund, die kann sich das halt irgendwie dann zurechtlegen. Und so viele Jobs, wo man das so kann, wie da, gibt es auch nicht. Also wo man einfach sagen kann, ich will aber nur zwischen 8 Uhr und 24 Uhr abends. Aber andererseits sind unsere Erfahrungen schon, das funktioniert für einige Leute für eine Zeit, aber das hat immer sehr, sehr enge Grenzen. Also bei der Bank, wo ich war, da haben die Ersten, die gekündigt haben, also nach einem halben Jahr waren ungefähr 30% schon wieder draußen, aber die Ersten, die gekündigt haben, waren alles Frauen und Kinder, weil die gemerkt haben, dass dann, wenn nämlich dann wirklich jemand fehlt, dann wird nämlich gesagt, ja, Sie müssen trotzdem kommen, Ihr Kind ist uns egal. Also das hat dann schon Grenzen. Also letztendlich diese Flexibilität ist eine, die funktioniert ein Stück weit natürlich auch, weil wir sie wollen. Aber letztendlich, wenn die an Grenzen kommt, dann ist klar, wer entscheidet, ob du kommen musst oder nicht. Na gut, aber Fakt ist, ich bin alleinerziehende Mutter und Studentin. Und ich kriege keinen anderen Job, der mir hätte beides ermöglichen können, ohne dass ich zwischendrin die Grätsche mache. Wie lange das geht, das ist mir in dem ersten Moment egal. Ja, ich muss sehen, wie die Kohle reinkommt. Und die Arbeitszeiten sind eben variabel. Und wenn ich meinen Teamleiter noch bearbeite, dann kriege ich die Position, die ich haben will. Gut, für Scheißbedingungen natürlich. Sehr gut, wobei im Ruhrgebiet das schon so ist, dass die auch besser zahlen, ne? Das kommt auch dazu. Also du kriegst im Callcenter mehr, als wenn du putzen gehst oder im Restaurant arbeitest oder so und auch über Kosten auf eure Zeitarbeit. Was zahlt man denn im Ja gut, es fängt auch bei 12 an, aber 15, 16 Mark zu kriegen ist eigentlich nicht kein Problem. Das kriegst du so, ja. Kommt drauf an, wo und wie, aber im Restaurant zum Beispiel ist es schwierig. Ja. Aber die eine Frage war noch mit dem Verteilen. Also schon als wir selber anfingen da zu arbeiten, war uns klar, das ist die so mit einer vor das Tor und dann irgendwie schnell mal 500 und wieder nach Hause ist da nicht. Und manchmal geht's, ja. Aber wir mussten uns dann halt auch irgendwie mehr flexiblere Sachen überlegen und zum Teil fährt man halt wirklich auch wegen 10 Flugzeugen irgendwo hin. Ne? Also, und deswegen war auch gleich am Anfang klar, dass wir auch eine Webseite machen, also andere Wege noch suchen, wo wir das Zeug verbreiten können, wobei sich das mit der Website jetzt auch wegen Callcenter auch anbietet, weil also je nachdem welche Callcenter, aber da ist schon der Anteil derjenigen, die dann auch vielleicht so einen Zugang haben, zum Teil auch im Callcenter selber so einen Zugang haben oder so, ist natürlich höher, als wenn man jetzt irgendwie bei einer Metallfabrik verteilt, wo man da jetzt nicht so direkt von ausgehen kann. Ne? Aber das ist schon ein Problem, also das ist auch nichts Gelöstes, also ich meine, das muss man ein bisschen besser erzählen. Oder? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Manchmal, ja, Gleitzeit sorgt halt dafür, dass die Leute irgendwie in unterschiedlichen Zeiten kommen. In manchen Betrieben ist es nicht so. Wir hatten irgendwie überlegt mit Aufklebern irgendwie, wo man irgendwie auf die Website hinweist und so. Aber in erster Linie waren es jetzt auch nicht also wir haben jetzt nicht darauf angelegt, irgendwie in allen 400 Kreuzern eines Ruhrgebiets oder was nicht, was irgendwie da was zu verteilen, sondern vor allem halt dort, wo wir Leute kannten, die dann auch so ein bisschen die Reaktion mitkriegen konnten, und von daher war es dann schon irgendwie machbar.